wenn's in den Taschen fein klingeln soll, da hält man das Schicksal gefangen. Und Macht und Liebe erschafft dir das Gold und spürt das kühnste Verlangen, das kühnste Verlangen. Und stille das kühnste Verlangen. Das Glück dient wie ein Knecht für Zoll. Es ist ein schönes Innesding, das Gold, das Gold. Es ist ein schönes Ding, das Gold, ein goldenes Goldesding, das Gold, das Gold. Sich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt die Summe klein. Wer bei Tisch nur Liebe findet, wird nach Tische hungrig sein, wird nach Tische hungrig sein. Drum lächle der Zufall euch gnädig und voll, und segne und lenkt euer Streben, das Riesen im Arme, das Riesen im Arme, im heute das Gold, so mögt ihr viel Jahre durchleben, so mögt ihr viel Jahre durchleben. Das Glück dient wie ein Knecht für Sold, es ist ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, ein mächtig, mächtig Ding, das Gold, das Gold. Es ist ein mächtig Ding, das Gold, das Gold.